Ja, ich glaube schon. Also, mein Leben ist bisher eigentlich von drei großen Niederlagen gekennzeichnet worden. Im Jahre 1933 kam Hitler an die Macht und das hat für Deutschland Terror und Krieg bedeutet, nicht nur für Deutschland, für fast ganz Europa. Und für mich persönlich hat es bedeutet, erst Gefängnis, dann Exil, vorher noch KZ. Und das war die erste Niederlage. Wie alt waren Sie damals, als Sie von Ihren Eltern da dort getrennt wurden? Also die Gestapo verhaftete mich, als ich 17 Jahre alt war, auf dem Weg zur Berufsschule. Ich lernte damals Maschinenschlosserei, in einer Lokomotivfabrik in Breslau. Und ich bekam dann 1,5 Jahre Gefängnis wegen Vorbereitung zum Hochverrat. So nannte man damals den antifaschistischen Widerstand juristisch. Was hatten Sie denn gemacht? Ja, ich war in einer antifaschistischen Jugendbewegung gewesen, die auch unter Hitler Propaganda gegen Faschismus und Krieg gemacht hat. Das genügt ja. Und dann kam ich anschließend ins KZ. Und das war dann schon ein Glück, dass ich nach Jugoslawien konnte, wo meine Eltern ein Visum bekommen hatten, damit ich in einem landwirtschaftlichen Gut da für die landwirtschaftliche Arbeit in Palästina vorbereitet wurde. Gut, daraus ist nichts geworden. Ich hatte auch nicht die Absicht, dahin zu ziehen. Ich bin aber dann in Uruguay gelandet. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie ausgerechnet nach Uruguay damals emigriert sind? Meine Aufenthaltserlaubnis in Jugoslawien war abgelaufen und die Grenze zu Jugoslawien war schon nicht mehr Österreich, sondern war schon Deutschland. Das war schon okkupiert worden. Und wenn mich die uruguayischen Gendarmen an die Grenze gestellt hätten, hätte das bedeutet, zurück ins KZ. Denn ich hatte unterschrieben, in 10 Tagen verlasse ich das Dritte Reich und kehre nicht mehr wieder. Also deshalb kaufte ich und auch einige Freunde von mir, die in einer ähnlichen Situation waren, das Visum für Paraguay von dem Konsul in Zagreb. Das war ein Privatgeschäft von dem. Der hatte gar keine Autorisation dafür. Aber zumindest der Stempel im Pass genügte, um über den Ozean zu kommen. Nur dass ich dann in Montevideo stecken blieb. Was haben Sie dann in Montevideo eigentlich gemacht? Sind Sie dann direkt wieder, als Sie in Uruguay waren, losmarschiert und haben versucht, als Arbeiter in Ihrem alten Job sozusagen wieder tätig zu werden? Ja, also auch das ist eine Glückssache gewesen. Denn ich kam nach 7 Tagen Internierung in einem Badeort. Also man konnte sich frei bewegen da, 120 Kilometer nordwestlich von Montevideo, kam ich wieder in Montevideo an. Das war am Silvesterabend von 1938. Und am Neujahrstag in einer Hafenkneipe sagte mir ein Deutscher: Ach, du bist im KZ gewesen, du hast in einer Lokomotivfabrik gelernt, da geh mal zu Mr. Grinte, das ist der Präsident der englischen Eisenbahn, der gibt dir bestimmt Arbeit bei seinen Reparaturwerkstätten. Damals waren die Eisenbahnen englischen in Uruguay. Ja, und ich fing dann am 2. Januar, am ersten Arbeitstag, fing ich zu arbeiten an. Auch das war also Glücksfall. Nun sind Sie dann heimisch geworden in Uruguay, haben dort sehr lang gelebt. Ich glaube, bis zum Putsch, den es dann Anfang der 70er gab, ne? Ja, ich lebe auch immer noch. Ich Wieder. würde sagen, ja, mit einer Unterbrechung allerdings, der Militärdiktatur von 1973 bis 1985 war ich auch engagiert in der Metallarbeitergewerkschaft. Ich habe ja immer in Metallbuden gearbeitet, auch in Uruguay, in einer Dampfkesselfabrik. Und als die Gefahr bestand, Anfang 1982, dass Genossen, mit denen ich Verbindung hatte in der Gewerkschaft, die waren verhaftet worden, meinen Namen sagten unter der Folter, da ging ich über die brasilianische Grenze. Und von da nach Deutschland und ging erst wieder zurück, als die Demokratie in Uruguay wiederkam, also Ende 1985. Wie haben Sie Deutschland empfunden, als Sie zurückkamen? Ja, war sicher nicht dasselbe Deutschland. Ich würde sagen, aber trotzdem natürlich mit gemischten Gefühlen, nicht? Denn es lag eine Vergangenheit dazwischen. Meine Eltern waren hier ermordet worden. Zum Glück, mein Bruder, meine Schwester konnten sich rechtzeitig retten. Sie lebten in Palästina, später Israel, und ich in Uruguay. Aber wie gesagt, da ich nicht aus religiösen Gründen von der Gestapo verhaftet wurde, sondern aus politischen Gründen, also die Erfahrung gemacht habe, dass die ersten Opfer Hitlers, der erste Widerstand auch in Deutschland begonnen hatte, hatte ich eine andere Sichtweise und identifizierte nicht wie sehr viele Juden Deutschland mit Antisemitismus. Als ich nach Frankfurt kam, war ich 65 Jahre alt. Ich habe eine kleine Rente, aus dem Grunde in Deutschland, nicht? Weil als Verfolgter des Narzissmus, davon könnte ich hier nicht leben. Aber da ich hier nicht lebe und wir hier nur zu Besuch hier sind, wenn wir hierher kommen, ich und meine Frau, dann können wir das akkumulierte Geld in den Monaten, wo wir nicht da waren, zum Fenster rausschmeißen. Dort in dem kleinen Haus im Stadtteil Mailwien in Montevideo, da heißt es in einem Artikel über Sie aus der Zeitung Der Freitag, dass Sie dort in sozialpolitischen Projekten aktiv sind. Was machen Sie da vor Ort? Ja, also da sehr vielseitig in Uruguay. Einmal, es gibt ein Kulturinstitut, Casa Bertolt Brecht, also Bertolt Brecht Haus. Das ist, gibt auch ein Goethe-Institut. Das Goethe-Institut ist das Gesicht des offiziellen Deutschlands heute. Das Brecht-Haus, könnte man sagen, ist das Gesicht eines alternativen, imaginären Deutschlands, wo vor allem linkes Publikum und auch alle Themen, uruguayische, deutsche, universelle Themen, aber meist eben aus linker Perspektive betrachtet werden. Außerdem wird Deutschunterricht da gegeben. Ja, das ist eine Sache. Eine andere Sache ist in dem Stadtteil, wo ich wohne. Da bin ich in einem Basiskomitee der Frente Amplio. Das ist die Vereinte Linke in Uruguay. Die geht von den Sozialdemokraten, von Christdemokraten, aber nicht verwechseln mit CDU hier, über Sozialisten, Kommunisten bis zu Tupamaros. Also die ist sehr breit und die ist in Montevideo. Und das war das erste Mal, dass ich eine siegreiche Perspektive sah in meinem Leben in politischer Hinsicht. Im Jahre 1990 war sie durch Wahlen in Montevideo, in der Hauptstadt, an die Regierung gekommen. Und seit 2005 ist sie auch im Land in der Regierung. Nun, wenn Sie aus Ihrem langen politischen Leben heraus sich die Situation in Deutschland damit vergleichsweise ansehen, ist es nicht doch recht traurig, dass in Deutschland wieder mal die Linke vor allem damit beschäftigt ist, sich untereinander darüber zu streiten, wer den besseren Weg weiß, statt sich mit ihren Gegnern zu beschäftigen? Das ist, wie gesagt, der große Nachteil, den es zu einer Zeit bis zum Jahre 66 auch in Uruguay gegeben haben. Bis man unter der Härte der reaktionären rechten Regierung in Uruguay die Demokratie immer mehr außer Kraft setzte und schließlich in den Staatsstreich ausmündete, da zog man die Folgerung, nur vereint, indem jeder der linken Gruppierung ein Zugeständnis macht, kann man überhaupt etwas in einer fortschrittlichen Orientierung erreichen. Und wie gesagt, das fehlt ja scheinbar noch hier, obwohl ich glaube, es ist schon ein Schritt vorwärts, wenn die PDS im Osten sich vereint hat mit der WASG, also gewissermaßen Ost und West sich vereint haben. Das finde ich schon, das ist ein erster Schritt. Und der ist vielversprechend, denn die Leute, die haben nicht nur Ideale und Ziele, sondern die wollen auch sehen, dass wenigstens etwas davon verwirklicht wird. Die haben im Gepäck, heute Abend stellen Sie es vor, ein Buch Heimat im Exil, Exil in der Heimat, eine Autobiografie, aber Sie haben auch einen Erzählband geschrieben, der unter dem Titel El Camino a Sisicón nur auf Spanisch vorliegt. Und da zitiert die Zeitung Der Freitag den Satz, das Gewöhnliche bringt uns zusammen, das Fremde bereichert uns. Ja, wie meinen Sie das? Ja, das habe ich ja vorangestellt, weil das sind Geografias humanas, menschliche Geografien, nicht? Der Camino a Sisicón. Aber ich habe nachher noch ein Buch veröffentlicht, auch in Spanisch, der Años Oscuros, aus dunklen Jahren. Das sind 10 Erzählungen, fiktiv. Aber alle haben einen realen Hintergrund von Zeiten der Diktatur in lateinamerikanischen Ländern, unter Nazi-Deutschland, auch in der DDR, überall, wo es mal dunkel gewesen ist. Und das ist der letzte Erzählungsband, den ich in Spanisch geschrieben habe.